Angst. Vor Freude. Angst. Aus Spaß. Angst. Vor Spaß. Angst. Vor Freude. Grusel. Zur Freude. Schmerz. Schaukel vorbeikommst. Denn all die Affen auf der Schaukel sind die größten Affen. Und du bist nur ein kleiner Affe. Du wirst beglotzt. In der Affenschaukel herunter, herüber, herauf. Herunter, herüber, herauf. Runter, herüber, herauf. Herunter, herüber, herauf. Verschaukelt.